Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Als Regierungspartei hat die SPD, wir haben es gerade noch mal gehört, in der Vergangenheit die Flüchtlingspolitik der Regierung mitgetragen. Hat der Vizekanzler Gabriel nun mit seinen Worten in Sachen Obergrenze eine Kehrtwende vollzogen? Wolfgang Thierse, der frühere Bundestagsvizepräsident und langjährige SPD-Politiker, widerspricht dieser Kritik heute Morgen in dieser Sendung. Aber entschuldigen Sie, das ist ein eigentümlicher Vorwurf. Sigmar Gabriel hat über diese doppelte Aufgabe, den Blick auf die Einheimischen und ihre Ängste und Probleme, hat er immer wieder wiederholt. Und er sagt ihn jetzt wieder, und manche Journalisten haben ein schlechtes Gedächtnis, die sagen, das sei plötzlich eine Kehrtwendung, ist es gar nicht. Also, dass man dazulernt und die Probleme realistischer sieht, weil sie vor einem Jahr noch nicht wahrnehmbar waren, das sollte man Politikern nicht vorwerfen. Politiker wären dumm, wenn sie nicht lernen würden und nicht auch ihre Position verändern würden angesichts einer sich verschärfenden Problematik. Wolfgang Thierse heute Morgen im Deutschlandfunk. Werden Luftaufnahmen der deutschen Tornados, die für den Kampf gegen die Dschihadisten-Miliz IS in Syrien gedacht sind, von der Türkei im Kampf gegen die Kurden verwendet oder missbraucht? Das hatte gestern der außenpolitische Sprecher der Linkspartei Jan van Aken hier im Deutschlandfunk gesagt. Unionspolitiker Henning Otte weist diese Kritik zurück und verweist auf die Vertrauenswürdigkeit der Türkei. Es ist hier klar umschrieben, dass die Aufnahmen auch unserer Recke-Tornados dazu dienen, den IS zu bekämpfen, nicht gegen die Kurden vorzugehen, und das wird eingehalten. In der Tat vertrauen wir hier der Türkei, weil es einen gemeinsamen Auftrag gibt. Hier hat die NATO eine feste Vorgehensweise. Und ich persönlich habe keine Anhaltspunkte, dass diese Fotos deutscher Tornados missbraucht werden. Sagt der CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte heute Morgen im Deutschlandfunk. Nach Angaben der Deutschen Welle soll die Türkei ein Interview, das der Sender mit dem Minister für Jugend und Sport geführt hatte, vor Ausstrahlung beschlagnahmt haben. Zum Schlagabtausch zwischen Auslandssender und Ministerium Jörg Seiselberg. Der Intendant der Deutschen Welle spricht von einem neuen eklatanten Verstoß gegen die Pressefreiheit in der Türkei. Das Vorgehen Ankaras, so Peter Limburg, erfülle den Tatbestand der Nötigung. Anlass der Auseinandersetzung ist ein Fernsehinterview, das der Moderator Michel Friedmann für den deutschen Auslandssender mit dem türkischen Minister für Jugend und Sport geführt hat. Das Videomaterial ist nach Angaben der Deutschen Welle von der türkischen Regierung beschlagnahmt worden. Minister Kilic bestreitet dies. Man habe lediglich gefordert, das Interview nicht zu senden. Die Deutsche Welle müsse dem Wunsch nach Autorisierung nachkommen. Ein Sprecher der Deutschen Welle bezeichnete diese Darstellung als so wörtlich schlicht abenteuerlich. Wenn das Material nicht konfisziert worden wäre, hätte die Deutsche Welle das Interview noch und würde es ausstrahlen. Und der ganze Vorgang wurde nun heute öffentlich gemacht. Weshalb? Das hat der Moderator Michael Friedmann heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk so erklärt. Wir haben kein Material, es ist in Anführungsstrichen entnommen worden. Und deswegen hat die Deutsche Welle mit einer offiziellen Note gestern, also ein paar Stunden danach, sowohl dem Ministerium als auch dem Bundespresseamt der Türkei, so wie wir das hier haben, eine Note überbracht, wo wir bis 12 Uhr, gestern 12 Uhr mittags, die Herausgabe unseres Materials verlangt haben. Die Frist ist verstrichen und seitdem haben wir uns dann entschieden, die Deutsche Welle, der Intendant, deutlich zu machen, was hier passiert ist. Michael Friedmann heute Morgen im Deutschlandfunk. Weltweit sind fast 50 Millionen Kinder auf der Flucht vor Krieg, Gewalt, Hunger und Not. Damit sei, so warnt das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF, jeder zweite Flüchtling minderjährig. Aus New York, Georg Schwarte. Kinder stellen demnach ein Drittel der Weltbevölkerung, aber mittlerweile die Hälfte aller Flüchtlinge. 70% aller Kinder, die in Europa in diesem Jahr bisher einen Asylantrag stellten, kommen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. 100.000 davon kamen laut UNICEF allein. Eine Zahl dreimal höher als noch 2014. Die Kinderhilfsorganisation fordert im Vorfeld der von den UN und den USA organisierten Flüchtlingsgipfeln unter anderem, dass allen flüchtenden Kindern in den aufnehmenden Ländern Bildung, Gesundheitsversorgung und Schutz gewährt werden müsse. Die deutsche Kanzlerin Merkel wurde von UNICEF für ihre Haltung in der Flüchtlingsfrage ausdrücklich als einer der größten Menschenfreunde dieser Tage gelobt. Die Deutschen, so der UNICEF-Direktor Forschseid, sollten stolz sein, eine Kanzlerin mit diesen Prinzipien zu haben, hieß es auf einer Pressekonferenz in New York. Mit einem Staatsakt in der Berliner Philharmonie nehmen Politik und Gesellschaft heute Abschied vom früheren Bundespräsidenten Walter Scheel. Matthias Zahn. Redner sind Bundespräsident Gauck, Außenminister Steinmeier und der frühere FDP-Vorsitzende Gerhard. Nach dem Staatsakt und einem militärischen Zeremoniell wird Walter Scheel in einem Ehrengrab auf dem Waldfriedhof in Berlin-Zehlendorf beigesetzt. Vor 2 Wochen war Scheel im Alter von 97 Jahren gestorben. Ende der 60er Jahre hatte er die FDP als Parteichef in die erste sozialliberale Koalition geführt. Als Außenminister setzte er die damals heftig umstrittene Entspannungspolitik gegenüber dem Ostblock mit durch. Bundespräsident war Scheel von 1974 bis 1979. Vielen Deutschen wird Walter Scheel als der singende Bundespräsident in Erinnerung bleiben, mit dem Lied »Hoch auf dem gelben Wagen«.